Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 34 bis 35. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Gott segne dieses Wort. Einander lieben. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Johannesevangelium lernen wir mehr, was es bedeutet, einander zu lieben. Und was hier passiert ist, das sind jetzt Jesus' Worte, die wir gelesen haben, ist, dass Jesus die Jünger zu der Zeit eben vorbereitet auf seinen Tod, seine Kreuzigung und seinen Tod und die Zeit, wo er eben abwesend sein wird, sozusagen in deren Leben. Ja, also die haben ihn ja viele Jahre, also zweieinhalb Jahre begleitet und auf einmal wird er abwesend sein. Und so ist eben dieses neue Gebot letztendlich das alte Gebot auch, ja, dass wir unseren Herrgott lieben sollen, das erste mit all unserer Kraft, Stärke, Seele, Verstand, ja, und Geist und unseren Nachbarn lieben wie sich selbst. Und Jesus erinnert eben die Jünger eben hier daran, dass es eben auch ein neues Gebot ist, denn er hat das Kreuz vor sich, ja, und die Jünger werden dann eben haben nur die eine Möglichkeit, und das ist einander zu lieben, um durch diese schwierige Zeit, diese Momente durchzukommen, ja. Und sogar nach der Wiederauferstehung, nachdem Christus in den Himmel gefahren ist, ja, in körperlicher Form als Gott im Fleische und den Heiligen Geist geschickt hat. Sogar da sehen wir weiter, wie dieses Gebot, einander zu lieben, also es ist Gottes Liebe, die Agape-Liebe, Gott aufruft, dass wir, alle, die Christus folgen, dass sich das auswirkt in unseren Herzen, wie wir mit anderen umgehen, ja, besonders mit anderen Christen. Und wenn ihr in die Apostelgeschichte nochmal geht, ich hoffe, ihr habt die Apostelgeschichte mal durchgelesen, ja? Wenn nicht, dann macht das mal. Und schaut mal, wie Petrus hier und da manchmal Schwierigkeiten hat, dieses neue Gebot wahrzunehmen, also das neue Gebot, dass eben die Erlösung in und durch Christus eben für sowohl jüdische als auch nicht-jüdische Menschen, letztendlich für alle Menschen da ist. Alle Menschen können zu Jesus kommen. Und das ist nicht so einfach, ja. Und schaut mal, wie das da sich ausdrückt in der Apostelgeschichte. Und Paulus eben und die anderen in den Briefen und immer wieder die Glaubensgemeinden ermutigen und auch ermahnen, andere Menschen zu lieben. Ja, und besonders Glaubensbrüder und Glaubensschwestern. Und nicht nur so tun, andere Menschen zu lieben, sondern wirklich andere Menschen zu lieben. Und das ist eben hier dann die Ausführung hier, was Jesus Christus dann eben hier beschreibt. Und ihr könnt auch nochmal gehen in den ersten Korintherbrief. Und das ist ein wirklich wichtiger, wenn ihr versteht. Also das ist jetzt nicht menschliche Liebe. Menschliche Liebe ist in einer anderen Kategorie als Gottes Agape-Liebe. Ja? Ich wiederhole es nochmal. Gottes Liebe, das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, für unsere Sünden gestorben ist, als Gott im Fleische, die Liebe, die er uns geschenkt hat und schenkt durch den Heiligen Geist, ist eine andere Art der Liebe, die wir haben als menschliche Liebe, ja, oder Liebe ohne zueinander oder für auch immer, außerhalb von Gott, außerhalb von Jesus Christus. Lest also nochmal durch im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12, weiter 12 bis 31, 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 12 bis 31, ja, und dann Kapitel 13, 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wenn, wo Paulus da über die Liebe spricht, spricht er über Gottes Christus Agape-Liebe. Nicht menschliche Liebe, Agape, Gottes Agape-Liebe. Nämlich so, wie Jesus Christus ist, unser liebender himmlischer Vater. Das ist ein ganz wichtiger Abschnitt, Vers, eine Passage. Und also 1. Korintherbrief, Kapitel 13, und lernt mehr über die Natur von Gottes Agape-Liebe, die da beschrieben ist. Wirklich super und wichtig. Ja, markiert das mal. Und das erinnert uns eben auch daran, wer unser Jesus Christus eigentlich ist, unser lieber himmlischer Vater, ja, einander zu lieben. Und das kann uns helfen, aufzubauen, dann zu verstehen, wie Gott wirkt und wer unser liebender himmlischer Vater ist, unser persönlicher Gott, unser persönlicher Herr, unser Herr Jesus Christus, der keine Favoriten hat und alle Menschen liebt. Und eben es so ist, dass leider eben Menschen, es Menschen gibt, die sich abwenden von Gott, leider, und in ewige Verdammnis, sich ihn selber in ewige Verdammnis schicken. Und das lest ihr dann nochmal, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, dass es Menschen sind, die sich in die Hölle schicken und nicht Jesus ist. Das lesen wir im Johannesevangelium, ja, Kapitel 3, Vers 16 bis 21. 16 bis 21. Ja. Es ist also wirklich wichtig zu verstehen, dass die Liebe unseres Herrn Jesus Christus nicht nur allgegenwärtig und allmächtig ist, sondern eben dazu da ist, eben seinen Willen oder sein Anliegen. Jesus Christus möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen, aber das tun Menschen durch ihren freien Willen und haben eben die Möglichkeit, eben zu Christus zu kommen oder eben Christus abzulehnen durch ihren freien Willen. Und das ist die das ist eben der Richtspruch, der da ist. Ja. Ein anderes letztes Beispiel. Manchmal ist es so, dass wirklich die letzte Möglichkeit, also nochmal das Beispiel, einander zu lieben, wo wir Christus Liebe nochmal sehen, ausgedrückt sehen, ist am Kreuz. Geht mal rein ins Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Vers 39 bis 43. Lukas, Kapitel 23, Vers 39 bis 43. Die beiden Verbrecher, die mit Jesus Christus gekreuzigt wurden, auf der linken und auf der rechten Seite von ihnen. Schaut mal, am Anfang ist es so, dass wir im anderen Evangelium auch sehen, dass beide sich gegen Christus ausrufen und sagen, wenn du denn der Messias bist, dann hol uns hier runter vom Kreuz. Ja. Aber einer der beiden Verbrecher, dessen Herz wird weich und er wendet sich Christus zu. Wirklich die letzte Möglichkeit. Und lest das mal selber durch. Und das ist die Entscheidung, die wir als Menschen treffen. Ist da dargestellt, sind wir der Verbrecher, der sich Christus abwendet, oder der sich Christus zuwendet? Wer sind wir? Ja, hoffentlich mit Gottes Hilfe der sich Christus zuwendet. Aber lest das mal durch, das lohnt sich. Lukas Evangelium, Kapitel 23, Vers 39 bis 43. Und das macht uns Mut. Und das zeigt uns eben auch, wie Jesus Christus uns tatsächlich liebt. Alle Menschen zu ihm kommen können, zeitlebens, wo die Möglichkeit noch besteht. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und wie wichtig es ist, einander zu lieben. Und hilf uns, unsere Herzen aufzuweichen und weicher zu machen, die Härte unserer Herzen zu enthärten, ja, und weicher zu machen, dass wir dir zugewandt sind und dass du in uns durch uns wirken kannst, durch den Heiligen Geist. Und das ist unser Gebet. Dafür beten wir für uns alle, alle, die wir zu dir kommen, als reuige Sünder. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.